Ich kann mich nicht in ein Werk vertiefen, um es richtig und mit Liebe darzustellen und zugleich darüber sprechen. Liebe macht blind, sagt man. Und wie sollte man nicht blind werden, wenn es sich um ein Werk handelt wie den Freischütz, ein Werk der Liebe wie kaum ein anderes. Als Musiker kann ich nur sagen, dass diese Partitur mit einer Hellsichtigkeit der Erfindung, einer in jedem Takt absolut zwingenden Meisterschaft in Stimmführung und Klang, einem menschlich-seelischen Charakterisierungsvermögen, einer Einfühlung in die besonderen Erfordernisse des Theaters geschrieben ist, die sich schlechthin zu einem der größten Meisterwerke der Weltliteratur stempelt. Freilich gibt es Leute, denen das, was im Freischütz ausgesagt wird, zu simpel, wie sie es nennen, zu bürgerlich ist. Sie glauben, im Zeitalter der Technik, der Atombombe hätten uns solche Naivitäten nichts mehr zu sagen. Es sind dieselben Leute, die nicht wissen, wie, warum, wozu jemals ein Volkslied entstand. Schon bei der Uraufführung des Freischütz, die bekanntlich einer der größten Erfolge der gesamten Theatergeschichte war, war ein nicht geringer Teil der sogenannten Fachpresse dieser Meinung. Der Freischütz wendet sich aber nicht an den Fachmusiker, sondern an den Menschen in uns. Er ist nicht eine interessante Oper, sondern etwas viel Höheres, ein wahrhaftes Gemeinschaftserlebnis. Weber schrieb nicht nur eine wundervoll natürliche, bis in die kleinsten Biegungen hinein meisterhafte Musik, sondern es war ihm auch vergönnt, was ihn hier an die Seite der Größten stellt, eine verschwenderische Fülle von Melodien zu erfinden, die Volkslieder sein könnten, wenn sie nicht von Weber wären. Oder anders ausgedrückt, die alle Züge der einmaligen weberschen Individualität tragen und doch wie echte und wahrhafte Volkslieder anmuten. Ein Zusammenwirken von durchaus voll entwickelter Individualität und überwältigendem Gemeinschaftsgefühl. Auf dieser Grundlage entstehen Gebilde, die mir stets als Gipfelpunkte menschlicher Schaffenskraft erschienen sind. Wenn irgendetwas, so ist ein Werk wie der Freischütz imstande, uns Menschen von heute, uns Angehörigen einer überalterten Kultur, die Naivität und Glückseligkeit unserer Kindheit zurückzugeben.